Genossinnen und Genossen, meinen Diskussionsbeitrag möchte ich mit einem Satz beginnen, den kürzlich ein junger Arbeiter während der Veranstaltungen zum 25. Jahrestag des Jugendobjektes Max braucht Wasser aussprach. Er sagte, als es vor 3 Jahren hieß, dass der 8. Parteitag eine neue Etappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung einleite, da war das für mich noch eine theoretische Feststellung. Heute jedoch spürt jeder von uns am eigenen Leibe, an den Resultaten seiner Arbeit ganz praktisch, dass der 8. Parteitag das Leben jedes Einzelnen von uns tief berührt. Diese Tatsache, liebe Genossinnen und Genossen, ist nach meiner Meinung auch der entscheidende Grund, weshalb es gelang, den zu den 10. Weltfestspielen der Jugend und Studenten und während der Diskussion des Jugendgesetzes erreichten Aufschwung der Jugendarbeit mit der FDJ-Initiative DDR 25 weiterzuführen. Für uns Genossen im Jugendverband ist die Zeit seit dem 11. Plenum unserer Partei verbunden mit der Umsetzung der Aufgabenstellung der Parteiführung, die Jugend im Thälmannschen Geiste zu erziehen. Das ist für uns weit mehr als das Aufgreifen einer Losung, denn sehr bald machten wir die Erfahrung, dass sich auch politisch sehr inhaltsreiche Begriffe schnell abgreifen können, wenn sie allzu oft und ohne konkrete Beziehung zum Leben gebraucht werden. Wir verstehen die Aufgabe, nach dem Vorbild Ernst Thälmanns zu lernen, zu arbeiten und zu leben, nicht nur als ein Motto unserer Arbeit bis zum 25. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik, sondern vor allem als eine strategische Zielsetzung, alle Jugendlichen im Geiste der kommunistischen Ideale, im Sinne der Ideologie und Moral der Arbeiterklasse zu erziehen. Wir betrachten deshalb die 55 Ernst-Thälmann-Ehrenbanner des Zentralkomitees und das Recht der Thälmann-Pioniere, das rote Halstuch zu tragen, weiterhin als eine Auszeichnung mit wesentlichen inhaltlichen Konsequenzen für unsere gesamte zukünftige Arbeit. Von außerordentlicher Bedeutung für das Wirken unserer Freien Deutschen Jugend seit dem 11. Plenum war die inhaltsreiche und sehr herzliche Beratung, die Genosse Erich Honecker im Januar mit unserem Sekretariat des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend führte. Sie hat im hohen Maße dazu beigetragen, den Inhalt unserer Arbeit noch zielstrebiger auf die ideologische Stellung der Jugend in Einheit mit ihrer praktischen Bewährung beim sozialistischen Aufbau zu richten. Unserer Freien Deutschen Jugend wurde bei dieser Zusammenkunft mit unserem ersten Sekretär noch klarer, welche Erwartungen die Parteiführung an die FDJ als Helfer und Reserve der SED richtet, damit Inhalt und Stil der FDJ-Arbeit noch besser den neuen Bedingungen entsprechen. In den letzten Wochen sind wir nun bei der Vorbereitung des 25. Jahrestages unserer DDR um viele Erfahrungen in der politisch-ideologischen Arbeit reicher geworden. Die Aufgabe, unsere Jugend mit Werden und Wachsen der DDR vertraut zu machen, hat uns veranlasst, an Stätten ehemaliger Jugendobjekte, wie zum Beispiel in der Maxhütte, an der Talsperre in Sosa, in den Friedländer Wiesen, in der Wische und an vielen anderen Stellen, wirksame Veranstaltungen durchzuführen, bei denen sich die Vertreter der FDJ-Generationen der ersten Nachkriegsjahre mit den FDJlern unserer Tage trafen. Das Wertvollste dieser Begegnungen, liebe Genossinnen und Genossen, war, dass hier die Vermittlung unserer Weltanschauung und emotionale Erlebnisse eine Einheit bildeten, so wie wir uns das eigentlich in unserer politischen Massenarbeit immer wünschen. Es war nicht selten, dass diese Treffen Väter und Söhne, Mütter und Töchter zusammenführten. Heute sind wir im Jugendverband in der glücklichen Situation, dass unsere Mitglieder zum größten Teil bereits die Kinder der ersten FDJ-Generation sind. Das hat für die Wahrung der revolutionären Traditionen der Arbeit und des Kampfes nach 1945 erstrangige politische Bedeutung für uns. Denn zum ersten Mal in unserer Geschichte können nicht nur die Kinder der Antifaschisten, sondern zum ersten Mal kann eine ganze junge Generation von sich sagen, wir führen das revolutionäre Werk würdig fort, was unsere Eltern mit der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik begonnen haben. Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, liebe Genossinnen und Genossen, die Zeit bis zum 25. Jahrestag noch besser zu nutzen, um durch eine sehr lebendige Vermittlung des historischen Weges unserer Republik unter Führung unserer Partei den Stolz der Jugend auf unser sozialistisches Vaterland weiter zu festigen und die Liebe zur Arbeiterklasse und ihrer Partei weiter auszuprägen. Auf einer Konferenz junger Bauarbeiter in Sosa brachte die 18-jährige Martina Wagenitz, Baufacharbeiterlehrling in Aue, in einfachen Worten zum Ausdruck, was heute schon Bewusstseinsinhalt und Haltung vieler junger Menschen ist. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern. Ich bin aber auch stolz auf meinen Lehrer, auf unseren Parteisekretär und auf meinen Berufsausbilder. Sie alle waren in der FDJ wie ich heute. Ihnen will ich nacheifern, sagte sie. Und dann fügte sie hinzu: Als Lehrlinge haben wir bereits an einem Wohnhaus mitbauen dürfen. Und wenn ich heute an diesem Wohnhaus vorbeigehe und frohgestimmte Menschen sehe, die dort wohnen, muss ich manchmal den Wunsch unterdrücken, um auf irgendeine Klingel zu drücken, mich bei den Leuten vorzustellen, zu fragen, wie es ihnen gefällt und ihnen stolz zu sagen, dass ich an diesem Hause mitgebaut habe. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, heute hat bereits jeder Betrieb, jede LPG, jede Schule, jede Universität und Einrichtung ihre eigene sozialistische Geschichte. Sie zu erforschen, die Helden des sozialistischen Aufbaus und des Kampfes persönlich kennenzulernen, das hat großen Einfluss auf die sozialistische Bewusstseinsbildung der Jugend und vermittelt politisch sehr wertvolle Motive für gutes Arbeiten, Lernen und Verhalten. Wir haben zum Beispiel in unserer FDJ-Initiative DDR 25 beschlossen, dass bis zum 7. Oktober in allen Kreisen durch die Freie Deutsche Jugend und die Pionierorganisation Ernst Thälmann Ernst-Thälmann-Kabinette entstehen. Wir waren uns darüber klar, dass diese Maßnahme helfen sollte, zur Bewahrung der revolutionären Traditionen Stätten zu schaffen, die zeigen, wie die junge Generation heute das Thälmannsche Erbe verwirklicht. Die ersten entstandenen Thälmann-Kabinette sind weit mehr als die geschichtliche Darstellung von Leben und Kampf Ernst Thälmanns. Es sind würdige Stätten geworden, die den Beitrag der Jugend zur Erfüllung der Beschlüsse des 8. Parteitages zeigen. Auch das ist für uns ein Beweis, dass immer mehr Jugendliche verstehen, dass der Thälmannsche Geist in den Beschlüssen unseres 8. Parteitages lebendig ist. Deshalb sehen wir Genossen im Jugendverband unsere wichtigste Aufgabe darin, auch weiterhin noch stärker und konkreter die Jugend für die Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse zu mobilisieren. Mit gutem Gewissen kann ich vor dem Zentralkomitee sagen, dass es seit dem 8. Parteitag markante Fortschritte in der Bewusstseinsbildung der Jugend gibt und eine ideologisch gesunde Jugend heranwächst. Gleichzeitig wissen wir jedoch auch, dass noch nicht alle Jugendlichen nach den edlen Eigenschaften von Kommunisten handeln. Unsere Arbeit zeigt, dass manche Jugendliche sich noch gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen verhalten, dass noch nicht alle Mädchen und Jungen die Tagesereignisse von einem festen Klassenstandpunkt aus beurteilen, manche unachtsam mit Volkseigentum umgehen oder auch noch kleinbürgerlichen Gewohnheiten huldigen. Auch wissen wir, dass unsere FDJ-Grundorganisationen noch nicht überall auf die nicht organisierte Jugend ausstrahlen. Manchmal gelingt es uns auch noch besser, Kundgebungen und Demonstrationen zu organisieren, als die tägliche politische Kleinarbeit in den Gruppen und Grundorganisationen. Obwohl wir diese Erscheinungen kennen und in unserer täglichen Arbeit stets berücksichtigen, gehen wir jedoch in der Jugendarbeit von der gesunden Situation unter der Jugend aus. Die Jugend, so verstehen wir die Parteitagsbeschlüsse, muss am Beispiel des Fortgeschrittenen anhand des Neuen in den Kampf geführt werden und für dieses Neue immer begeistert werden. Das verlangt uns Jugendfunktionären viel ab, aber es macht Spaß und wir sind bei der Sache. Wichtige Lehren, liebe Genossinnen und Genossen, wertvolle Anregungen und Impulse hat unsere Freie Deutsche Jugend durch den 17. Komsomol-Kongress, besonders durch die Rede des Genossen Leonid Iljitsch Brezhnev, erhalten. Die Aufmerksamkeit, die unsere Parteiführung und die Massenmedien in der DDR diesem Kongress gewidmet haben, schufen eine schöpferische Atmosphäre zur Auswertung des Komsomol-Kongresses in unserer freien deutschen Jugend. Vor allem sind wir uns darüber einig, dass wir die Auswertung des Komsomol-Kongresses nicht zu einer zeitbegrenzten Aktion machen, sondern, wie unsere Partei uns erzogen hat, die Erfahrungen des Leninschen Komsomol unserer Tätigkeit insgesamt zugrunde legen. Das ist nicht eine einfache Übernahme von Formen und Methoden, sondern bedeutet für uns gründliches Nachdenken über den Inhalt der kommunistischen Erziehung der Jugend. Dazu wurden erste Vereinbarungen getroffen. Ende dieses Monats führen wir ein gemeinsames Seminar der ersten Sekretäre der FDJ-Bezirksleitungen unserer DDR und der Gebiets- und Republikfunktionäre unserer Partnerorganisationen der UdSSR in Petrozavodsk durch, um unsere Erfahrungen bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 24. Parteitages der KPdSU und des 8. Parteitages der SED auszutauschen. Das geht weit über den Rahmen von Freundschaftstreffen hinaus, drückt die neue Qualität unserer Beziehungen aus und schafft gute Möglichkeiten, den 30. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus vorzubereiten. Dem Komsomol-Kongress entnehmen wir die Anregung, in unserer FDJ-Arbeit der Ausprägung politisch-moralischer Eigenschaften der Jugend einen zentralen Platz einzuräumen. Uns begeisterte die Art des Komsomol, die jungen Helden der Arbeit und die Besten auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens so sympathisch darzustellen, dass sich die Jugend Vorbilder aus ihren eigenen Reihen wählt und jenen nachstrebt, die unter Alltagsbedingungen, also unter normalen Bedingungen, revolutionäre Taten vollbringen, unabhängig welcher Generation sie angehören. Immer wieder wird damit die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Revolutionär unserer Tage nicht in allgemeiner Diskussion, sondern anhand der Anforderungen des kommunistischen Aufbaus behandelt. Wir stellen diese Frage in der FDJ deshalb mit großer Konsequenz, weil wir im Jugendverband manchmal noch dazu neigen, nach dem Prinzip der Vollständigkeit einen Katalog von hervorragenden Eigenschaften aufzustellen, der unsere Freunde eher erschrecken als begeistern lässt. Uns geht es aber darum, anhand von Bewährungssituationen Charaktereigenschaften herauszubilden, die die künftige der Bauer des Kommunismus auszeichnen. Vor einer Woche führte das Sekretariat des Zentralrates eine Zusammenkunft mit jungen Arbeitern und Genossenschaftsbauern durch, die Anfang des Jahres mit dem Karl-Marx-Orden, dem Ehrentitel Held der Arbeit, dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold und dem Banner der Arbeit ausgezeichnet wurden. Es war sehr beeindruckend, welche große moralische Auswirkung die Auszeichnung auf die Ausgezeichneten selbst, aber vor allem auf ihre Kollektive hatte. Unsere jüngste Heldin der Arbeit ist eine 23-jährige Arbeiterin aus den keramischen Werken Hermsdorf. Was sie unter Ausprägung sozialistischer Charaktereigenschaften verstand, drückte sie in dem einfachen Wort aus: Ehrlichkeit gegenüber uns selbst und unserem Staat. Und dann sprach sie davon, dass ihre Jugendbrigade nach gründlicher politischer Aussprache beschloss, in jeder Schicht 45 Minuten Normzeit einzusparen. Wir haben mit diesem Treffen mit den Helden der Arbeit eine gute FDJ-Tradition der ersten 50er Jahre aufgegriffen und uns vorgenommen, gerade diese Jugendlichen, die im Kampf um die Erfüllung ihrer täglichen Aufgaben ihre Verantwortung sehen, unter der Jugend bekannter und ihre Erfahrungen allen zugänglich zu machen. Das ist vor allem eine Aufgabe, die in jeder FDJ-Grundorganisation steht, weil die Vorbilder der Jugend dann für den Einzelnen nicht fernstehende, manchmal unerreichbare Ideale sind, sondern junge Menschen, die im Prozess des Arbeitens und Lernens die Helden unserer Tage wurden. Wir wissen gut, liebe Genossinnen und Genossen, dass die politisch-moralische Erziehung noch viel mehr Aspekte hat. Wir wollen und müssen dabei bereits bei unseren Jung- und Thälmann-Pionieren beginnen. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Ministerium für Volksbildung das Ziel gestellt, auf einer Pionierleiterkonferenz im Jahre 1975 diese Fragen tiefgründig zu beraten und dazu eine öffentliche Diskussion zu führen. Die Aufführung des sechsteiligen sowjetischen Fernsehfilms, wie der Stahl gehärtet wurde in den nächsten Tagen in unserem Fernsehen, wird uns helfen, noch konkreter und interessanter darüber zu sprechen, wie die Ideologie und Moral von Kommunisten zum Leitbild der Jugend wird. Auf dem Komsomol-Kongress hob Genosse Leonid Iljitsch Brezhnev hervor, dass Anschauungen herauszubilden heißt, überzeugende Antworten auf die Fragen zu geben, die die jungen Menschen beschäftigen. Hier liegt für uns noch eine große Reserve, denn das politische Interesse nach Informationen und Meinungsäußerungen hat sich bei den Jugendlichen in den letzten Jahren wesentlich vertieft. Wir empfinden das direkte Gespräch, die Möglichkeit zum Meinungsstreit im kleineren Kreise mit guten Agitatoren und Propagandisten von unseren Freunden bevorzugt wird. Das thematische Jugendforum, der Streit und das treffsicherste parteiliche Argument, Rundtischgespräche und andere Formen der ideologischen Arbeit gewinnen für uns besondere Bedeutung. Unsere kürzlich beendete Aktion Signal DDR 25 bestärkte uns darin, dass das politische Gespräch am erfolgreichsten verläuft, wenn es mit Konsequenzen für den Einzelnen verbunden ist, wenn Wort und Tat im Handeln übereinstimmen. Ich glaube aber, liebe Genossinnen und Genossen, wichtiger als alle Zahlen über unsere Aktion ist die Tatsache zu werten, dass unser Jugendverband und die GST gemeinsam mit den Genossen der Ministerien für nationale Verteidigung, für Staatssicherheit und des Innern in einem Zeitraum von mehr als einem Vierteljahr eine sehr intensive ideologische Arbeit über die Notwendigkeit zur Verteidigung der Heimat geführt haben. Wenn wir davon ausgehen, dass in der Zeit der Friedensoffensive der sozialistischen Länder unter nicht wenigen Jugendlichen Illusionen über die Gefährlichkeit des Imperialismus auftreten, so steht für uns im Jugendverband die Frage, dass wir an Ort und Stelle, dort wo die Fragen auftauchen, über diese Probleme offen und ohne Diplomatie sprechen und dafür sorgen, gemeinsam mit allen Genossen, dass das Feindbild auch unter diesen Bedingungen immer klar gehalten wird. Die letzten Wochen regten uns auch dazu an, mehr darüber nachzudenken, wie sich das sozialistische Verhältnis der Jugend zur Arbeit entwickelt. Wir können davon ausgehen, dass unser Jugendverband im sozialistischen Wettbewerb ein echter ökonomischer Faktor ist. Immer stärker verstehen es viele Grundorganisationen, an der Seite des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes als Mitorganisatoren im sozialistischen Wettbewerb aufzutreten. Die Zahl der Jugendobjekte hat sich besonders nach Beschlussfassung des Jugendgesetzes erhöht. Unser Problem liegt jedoch im Moment darin, dass die Entwicklung der Jugendbrigaden stagniert. Jugendbrigaden waren immer Stätten klassenmäßiger Erziehung der Jugend, Kaderschmieden im wahrsten Sinne des Wortes. In den Leunawerken zum Beispiel leitet Genosse Arno Mörl seit 15 Jahren eine Jugendbrigade. Aus seinem Kollektiv gingen 24 Genossen, 11 Meister, 4 Ingenieure und 3 hauptamtliche Funktionäre hervor. In solchen Kollektiven wird praktiziert, wie erfolgreich mit Jugendbrigaden gearbeitet wird. Wir haben viele solcher hervorragender Brigaden. Aber leider wird gegenwärtig die Bildung neuer Brigaden nicht genügend geplant. Wir verbinden deshalb mit der Plandiskussion 1975 auch unseren Beitrag, entsprechend den langjährigen FDJ-Traditionen und den technologischen Bedingungen in den Betrieben, planmäßig Jugendbrigaden zu entwickeln und sie zu wirklichen Stätten des Stoßtrupps des Jugendverbandes zu machen. Viele unserer Leitungen machen sich gerade jetzt gemeinsam mit den Organen für Volksbildung Gedanken, wie wir der sozialistischen Arbeitserziehung der Schüler außerhalb des Unterrichts neue Impulse verleihen. Das Bedürfnis vieler Schüler, das zeigt jetzt die beginnende Ferienzeit, zum Beispiel in den Ferien praktische und vor allem nützliche Arbeit zu vollbringen, ist recht weit verbreitet. Viele Schüler sind dabei allerdings auf sich selbst gestellt und haben im Betrieb, in dem sie tätig sind, nicht immer das entsprechende Kollektiv. Die FDJ-Bezirksorganisation Berlin hat gemeinsam mit den Organen für Volksbildung und den wirtschaftsleitenden Organen einen guten Weg beschritten und dafür Voraussetzungen geschaffen, dass 6.000 Schüler in FDJ-Schülerbrigaden an volkswirtschaftlichen Schwerpunkten in Berlin mitarbeiten können. Das wird sicher dazu beitragen, wertvolle Anregungen in unsere FDJ-Kollektive zu tragen, die dazu führen, dass auch unsere lernende Jugend immer stärker nach den Charaktereigenschaften der Arbeiterklasse handelt. Wir wollen die ersten Erfahrungen gründlich auswerten und die Schülerproduktionsbrigaden sowie die Lager für Erholung und Arbeit in Qualität und Quantität weiter verbessern. Liebe Genossen, manchmal sagt man uns, denkt ihr auch daran, dass die Jugend nicht nur arbeitet und lernt, sondern viele Freizeitinteressen hat. Wir haben vor allem in Auswertung der 10. Weltfestspiele viele, viele gute Ergebnisse auf diesem Gebiet. Und wir nutzen sie, um vor allem die sozialistische Lebensweise der Jugend weiter auszuprägen. Wir bemühen uns, dass die FDJ nicht nur eine Organisation für Wettbewerbe, Versammlungen und Zirkel ist und manches Attraktive außerhalb der FDJ passiert, sondern wir wollen, dass alle Seiten der Persönlichkeitsentwicklung von der Arbeit über den Sport bis hin zur Tanzmusik unser Jugendleben einfängt. Sehr wichtig ist für uns, dass wir dabei mit vielen Verbündeten zusammenwirken. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es 1000-mal nützlicher ist, mit als über jene Freunde zu sprechen, die beispielsweise für die Jugend die Tanzmusik machen. So sind zum Beispiel die Werkstattwochen Jugendtanzmusik für uns eine ausgezeichnete Möglichkeit, über politische und ästhetische Fragen mit Tanzkapellen zu sprechen. Es ist ein langer Prozess, aber wir haben erreicht, dass auch dieses Feld nicht mehr ohne die freie deutsche Jugend erschlossen wird. Überall dort, wo sich die freie deutsche Jugend als Interessenvertreter der Jugend bewährt, stärken wir die Kampfkraft unserer FDJ-Organisationen. Unsere Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen der FDJ waren eine Demonstration der Einheit und Geschlossenheit unseres sozialistischen Jugendverbandes um unsere Partei und ihr Zentralkomitee. Sie zeigten, dass wir über ein kämpferisches und stabiles FDJ-Aktiv verfügen, das wir jetzt ständig verbreitern müssen. Dabei wird uns der Beschluss des Sekretariats des Zentralkomitees über die Kaderarbeit in der freien deutschen Jugend besonders helfen. Ich kann dem Zentralkomitee versprechen, dass wir Genossen im Jugendverband alles tun, damit die weitere Führung der FDJ-Initiative DDR 25 und der Fackelzug am Vorabend des Jubiläums unserer DDR sich zu einer würdigen Manifestation der Jugend für unsere deutsche Demokratische Republik und ihre führende Kraft, unsere sozialistische Einheitspartei Deutschlands, gestalten wird. Dem Bericht des Politbüros gebe ich meine volle Zustimmung.